Der SA-Mann Hans Weber sprach bis Ende 1944 jeden Abend 20 Minuten lang über mehrere Kurzwellenfrequenzen, zeitweilig auch über Langwelle. Um Erpenbeck zu entlasten, stieß nach etwa einem Jahr der Schriftsteller Max Keilson zur Redaktion. Er war der SA-Mann Max Schröder. Beide hatten einen verhältnismäßig großen Freiraum. Zunächst propagierten sie noch den linken Nationalsozialismus der Strasser-Brüder, die mit Hitler gebrochen hatten, schmuggelten dann aber verstärkt kommunistisch gefärbte Parolen ein und forderten ihre Zuhörer schließlich zu Widerstandsaktionen auf. Erpenbeck berichtet, dass die sowjetische Zensur Probleme mit der derben und drastischen Sprache der Kommentare hatte. Zumal auch die beiden angeblichen SA-Männer nicht auf das Nacherzählen von sexuellen Ausschweifungen verzichten wollten. So schilderten sie auch ein reales, aus den Fugen geratenes Gelage mit alten Kämpfern der Partei in einer westfälischen Kleinstadt. Die Informationen stammten aus einem abgefangenen Feldpostbrief, der von Lazarett zu Lazarett geschickt worden war und damit die Zensur umgangen hatte. Fritz Erpenbeck: Unter anderem war eines Nachts, wobei der Briefeschreiber als Fronturlauber anwesend war, eine Orgie gefeiert worden, bei der die 15-jährige Tochter des Apothekers sich auf zwei zusammengerückten Tischen zunächst als Striptease-Tänzerin produzierte, um sich hinterher den aufgegeilten Reihum auf verschiedene Art hinzugeben. Die konnte es prima, hieß es in der bis ins Intimste gehenden Schilderung. Du hättest gestaunt, was dir alles lernte, Junge, Junge. Man kann sich unschwer denken, wie zersetzend eine solche Sendung in einer Kleinstadt wirkte. Zumal die Namen der Beteiligten und ihre Funktionen über den Sender genannt wurden. Auch die Namen von angeblichen oder tatsächlichen Spitzeln der Gestapo gingen über den Sender, teilweise sogar mit der genauen Adresse, die von den Hörern überprüft werden konnte und deshalb gestimmt haben dürfte. Ihre Informationen bezogen Erpenbeck und Keilson von staatlichen und militärischen Stellen, vom Geheimdienst, aus abgehörten Radiosendungen und vor allem aus den Briefen deutscher Soldaten. Die Resonanz von Gustav Siegfried I. konnte der Sender der SA-Fronde zwar nicht erreichen, aber er wurde schon nach seiner erstmaligen Erwähnung in den geheimen Lageberichten der SS am 25. August 1941 als so gefährlich eingestuft, dass bald heftige Störaktionen einsetzten. Neben dem Sender der SA-Fronde unterhielt die Rote Armee noch mehrere taktische Sender, die sich seit 1942 direkt an die deutschen Frontsoldaten in der Sowjetunion richteten. Außerdem war das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale in Moskau über seinen Schatten gesprungen und hatte einen christlichen Sender installiert, der sich von März 1942 bis zum Kriegsende mit den Worten meldete: Katholiken, Christen, seid stark im Kampf gegen den Antichrist. Mut und Gottvertrauen, geliebte Brüder und Schwestern in Christo. Die Idee des christlichen Senders kopierte wiederum Sefton Delmer. Bei ihm hieß der Sender Christus König und strahlte vom September 1942 an 31 Monate drei- bis viermal täglich subversive Botschaften aus. Die anglikanische und die katholische Kirche in Großbritannien hatten versucht, Einfluss auf diesen Sender zu nehmen, aber das war ihnen nicht gelungen. Nur das Team von Delmer schrieb die Texte, die der österreichische Ordenspriester Elmar Eisenberger vortrug. Am 20. Juli 1943 nahm er den alliierten Bombenangriff auf Rom zum Anlass, um die Scheinheiligkeit der Nationalsozialisten anzuprangern. O Gott, lass mich nicht zugrunde gehen mit den Sündern und mit den Menschen voll Blutschuld, an deren Händen Frevel lebt. Psalm 25, 9. und 10. Vers. Schon wieder drängen uns die Männer des neuen Heidentums ihre heuchlerischen Klagen und Tränen auf. Sie entfalten eine wahre Orgie von moralischer Entrüstung über den Bombenangriff auf Rom. Als Vorkämpfer und Verteidiger christlicher Sitte und christlichen Glaubens gebärden sie sich und sie glauben, uns damit für ihren heidnischen Krieg zu gewinnen. Sie vermeinen wirklich ihr geheucheltes Mitgefühl für den Schmerz, den wir Katholiken über den Bombenangriff auf Rom empfinden, wird uns vergessen machen, was das neue Heidentum ist und was es will. Dieselben Menschen erheben sich heute als Ankläger gegen den schändlichen Luftangriff auf Rom, die schon immer das Christentum verfolgt haben und die die Kirche in unserem Vaterland ausrotten wollen. Das Schicksal der ewigen Stadt beklagen jetzt in scheinheiliger Weise die gleichen Menschen, die sich nicht gescheut haben, in Schulbüchern den Fundamentalsatz zu drucken: Das Christentum ist für den Nationalsozialismus untragbar. Und für ihre Sache dadurch zu gewinnen, dass sie Rom beweinen.